Beziehungspodcast. Und ich bin echt aufgeregt, weil diese Folge ist schon ein bisschen was Besonderes. Also es ist ja jede Museumbug-Folge ist was Besonderes. Auf jeden. Wenn Jörg, Matthias und Martha. Wenn wir in Museen gehen und dann direkt danach eigentlich immer bei einem schönen Gläschen Wein oder Bier darüber reden, wie es war. Diesmal ist es ein bisschen anders. Wir waren vorher da und zwar auch diesmal gar nicht im Museum, aber das ist was mich so aufgeregt macht, weil könnt ihr euch noch erinnern an die Zeit, als ihr so das erste Mal in Clubs wart und ihr wusstet, eigentlich seid ihr noch, also ihr kommt vielleicht nicht am Türsteher vorbei und ihr steht da in der Schlange. Ich weiß. Was? Jörg, du kommst immer, Jörg, kam nein. Die Türsteher. Nein, ich weiß, was du für ein Gefühl und dann, meinst. Und dann steht man da und es ist kalt draußen und man steht in dieser Schlange und man denkt, oh, habe ich das richtig angezogen? Oh, nee. Und jetzt sehe ich vielleicht doch zu jung aus und so. Und dann kommt der Türsteher, baut sich so vor und sagt, du nicht. Das ist doch so ein schreckliches Gefühl, ne? Hatte ich nie. Nee? Ich bin immer reingekommen. Und darum geht's in dieser Folge. Wir sind nämlich alle drei in den krassesten Berliner Club gekommen, ohne dass der Türsteher gesagt hat, du kommst hier nicht rein. Wir waren nämlich alle im Berghain. Genau. Prost. Darauf trinken wir ein. Genau. Jetzt denkt ihr natürlich so, was hat das mit Museum zu tun, ne? Mhm. Aber bevor wir das verraten, kommen die Berichte aus den Gremien. Richtig. Der erste Punkt. Top 1. Top 1. Ist, nochmal anstoßen bitte. Oh ja. Oh. Ihr merkt schon, das ist auch, wir versuchen das Club-Feeling so ein bisschen zu erzeugen hier. Genau, stimmt. Ja, wir müssen so einen guten Beat noch darunter legen. Mhm. Also der erste Punkt ist, wir sind nominiert worden. Wir waren auf einer Shortlist von einem Preis, einem neu ausgelobten Preis, der hört auf den tollen Namen Digamus Award. Und nicht zu verwechseln mit Digasmus Award. Nee, das ist ja Dixmus. Du meinst Dixmus. Das ist wieder was ganz anderes. Digasmus, ja. Ja, das kann sich natürlich jetzt irgendwie keiner so richtig vorstellen, was das eigentlich ist. Ne, das digitale Digasmus kann ich mir vorstellen. Das ist digitale Höhepunkte in Museen. Das ist so geil. TM, ich lasse mir das direkt als T-Shirt machen. T-Shirts, ja. Genau, waren wir genau, nominiert. Genau, das ist auch es ist ein schöner Award, wie ich finde. Ja. Von diversen KollegInnen aus München, glaube ich, alle aus dem Deutschen Museum irgendwie. Ja, ja, wollen wir nochmal kritisch erzählen. Nee, lass nochmal kurz, Digamus, was ist das überhaupt? Eigentlich ist es ein Hashtag, ne? Abkürzung. Eine auch. Abkürzung für digitale Angebote in Museen. Ja, genau. Mhm. Und unter diesem Hashtag kann man da auf Twitter irgendwie ganz viel finden. Aber die haben daraus jetzt auch einen Preis gemacht und haben da eine riesig große Liste, ich glaube von 123 digitalen Angeboten, die so deutsche Museen, ja, ne? Waren ja. Vor allen Dingen deutsche Museen. Ach so, ein bisschen Schweiz auch. Eurovision. Europäische Museen, sagen wir, mitteleuropäische Museen. Deutschsprachige mitteleuropäische Museen. Ja. Wir müssen noch näher eingehen. Moderiert für die Veranstaltung von Thomas Gottschalk. Genau. Die haben 123 Angebote irgendwie zusammengesammelt und daraus eine Shortlist gemacht und unter der Kategorie Podcast war auch, waren wir drei Nasen auch. Obwohl wir gar kein Museum sind, ne? Nee. Ja, muss man sich auch mal überlegen. Unser Museum hieß nämlich Jörg, Martha, Matthias oder so. Ne? Genau. Und vor allem, also das ist eigentlich, also wir können schon verraten, wir haben den Preis nicht gewonnen, aber wir standen unter den 4 Podcasts neben Beats and Bones vom Naturkundemuseum Berlin und also Museum für Natur. Kunde in Berlin, so heißt es, glaube ich. Genau. Und das war so eine Riesenehre für mich, weil der Podcast Beats and Bones, darf ich kurz mal Werbung machen dafür? Ja, ja, mach. Ich finde den so geil. Hört ihn euch an. Es ist so ein cooler Podcast und ich ziehe meinen Hut. Ihr habt den Preis verdient und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich mit euch neben euch auf der Shortlist stand. Kürzesten Shortlist aller Zeiten. Genau, und dann gab es noch einen Podcast, Zeitgeschichten vom Haus der deutschen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das Haus mit den sperrigsten Titel ever. Nee, aber der ist auch ziemlich cool. Da sprechen die, also ganz klassisch eigentlich, irgendwie immer ausgehend von einem Objekt, dann immer über so eine Phase der deutschen Geschichte. Und dann gab es noch einen Podcast, den ich tatsächlich sehr cool finde, Kaffee mit KollegInnen aus dem Badischen Landesmuseum in Karlsruhe. Und der finde ich sehr nett, weil der ist sehr niedrigschwellig und richtet sich auch so ein bisschen, finde ich, an Museumsleute, die mal verstehen wollen, so wer arbeitet da eigentlich so in so einem Museum, was machen die? Und zwar, glaube ich, eine Volontärin, die dort gesagt hat, so ich kenne noch gar keinen im Haus. Jetzt gehe ich einfach mal, drehe ich mal die Runde und quatsch mal mit jedem und jeder erzählt, was er so macht. Finde ich total nett. Ja, super Projekt. Coole Idee. Ja, da waren wir nur mit, und dann hat dann zu Recht natürlich Beats bei uns gewonnen. Ja, aber ihr müsst unbedingt erzählen, weil ich war ja leider nicht da bei der Preisverleihung, ja. Aber ihr wart ja da. Und das erzählt mal ein bisschen davon. Ja, da waren wir in so einer, im digitalen Raum unterwegs, ja, kann man eigentlich noch sagen. So, ne? Wir waren in einer digitalen Future Sci-Fi Tiki Bar. Noch ein Club, in den wir reingekommen sind. Ja, stimmt. Irgendwie ganz cool. Und da hat man dann so ein Avatar gehabt und man kam auch nur rein, wenn man irgendwie auf der Shortlist war und so. Naja, und dann waren wir auf jeden Fall da drin und da konnte man so rumlaufen und es gab tatsächlich so eine richtige Award-Verleihungszeremonie und man konnte sich dann auch zurückziehen ins Separé mit anderen Leuten, um da so ein bisschen zu quatschen. Oh. So. Ja, ja. Den Darkroom. Darüber müssen wir gleich reden. Ja. Das hat mich, also egal, ich will das nicht so vorwegbringen, aber wir müssen unbedingt darüber reden, wie das im Berghaus genau, und das war total nett. Also richtig, also muss man Man hat sich so einen Avatar ausgesucht, ne? Ich war so ein Tukan, Matthias war so ein Blechkamerad. Ah, das wusste ich gar nicht, man sieht sich ja. Ja. Aber, ja, du hast es aber vorher schon auch ausgewählt. Nee, ich habe einfach auch weitergegangen. Ach so, ich wollte unbedingt rein und ja. Das war technisch hier und da ein bisschen schwierig. Matthias wollte unbedingt rein in den Club. Genau, ich habe durch die Hintertür mich reingeschlichen. Ja, aber was ich sagen wollte, was ich so cool fand daran war, die Kolleginnen, die das auch alles organisiert haben und ganz toll organisiert haben. Ja, sehr mal viel Hut Aufwand. Ab, Leute, ne? Wenn ihr das hier hört, super genau. Geil. Und tschüss auf euch. Bäm, nochmal. Und auf jeden Fall, die haben das auch, glaube ich, voll unterschätzt, was da zusammenkam irgendwie. Also auch, wie gesagt, Jörg hat es ja schon gemeint, diese elend lange Liste an wirklich spannenden Angeboten, die dann auch da eingereicht worden ist. Also das ist wirklich fast so eine kleine Enzyklopädie, wo man jetzt gucken kann, was gibt's denn eigentlich so Digitales in Museen? Und dann auch eben diese ganze Zeremonie und so. Also echt cool. Ja. Cool. Genau. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Auch ein richtig aufregender Punkt, der vielleicht auch sogar mit Berliner Clubszene in Verbindung gebracht werden könnte. Nämlich Anschläge auf der Museumsinsel. Ja. Angriffe auf die Kultur. Auf die Demokratie, würde ich sagen. Auf die Demokratie. Was? Auf den Thron des Teufels. Genau, stimmt. Genau. Es ist eigentlich mittlerweile schon gute alte Tradition, dass wir über unsere lieben Freunde aus der Stiftung Preußische Kulturbesitz berichten. Genau. So. Und da ist jetzt auf der Museumsinsel, ich weiß gar nicht, in welchen Museen. Wir sollten dafür eigentlich mal ein bisschen was bekommen, ne? Ja, ey, also genau. Presse- und Öffentlichkeitsabteilung von... Liebe SPK, da, wenn ihr das hier hört... das ist das letzte Mal. Unsere Kontonummer blenden wir später. Es kommt in den Shownotes, ja, Bennett? Genau, die steht auf der großen Bronzeschale, auf der großen Marmorschale vom alten Museum, da steht die drauf. Nee, aber warum wir jetzt eigentlich hier lachen, also als Nicht-Berliner weiß man das vielleicht nicht. Das war doch es war ein bisschen, ja, es war ein bisschen in den Medien, ne? Also es gab irgendwie, es gab Vandalismus, es gab irgendwie, ich glaube 63 Objekte, die auf, glaube ich, zwei oder drei Museen der Museumsinsel beheimatet sind, die sind mit so einer Flüssigkeit bespritzt worden, am 3. Oktober mutmaßlich. Das passt auch ins Berghain, ne? Ja, Flüssigkeit, die gespritzt werden. Martha, dazu kommen wir gleich. Ich kann es nicht erwarten. Ja. Genau. Genau, da war natürlich der Aufschrei groß und das Ding war halt auch, dass es wohl am 3. Oktober passiert ist und irgendwie erst sozusagen jetzt 2 Wochen später, also wir nehmen das jetzt aufgefallen ist. Wenn nicht aufgefallen ist, es war schon aber, vorher aufgefallen, aber. Nein, das gehört so. Genau. Ja. Aber genau. Das wurde erst zwei Wochen später aus ermittlungstaktischen Gründen angeblich kommuniziert. Ja, angeblich, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, war das natürlich irgendwie war das Hallo ein großes. Deswegen. Und dann ein paar Tage später gab es dann noch da im Lustgarten, da wo wir ja auch schon mal unterwegs waren. Ich glaube, es war Museum Bug Nummer 15 oder so. Da, wo wir die Berlin History App ausgetestet haben. Die auch übrigens Digamus Award ausgezeichnet. Siehst du, da sind wieder die Verbindungen. Alles ist mit allem verbunden. Ich merke es mir. Na, auf jeden Fall. Strukturen. Ja, genau. Jedenfalls dort steht so eine große Schale mitten im Lustgarten, so eine aus eine riesen Müsli-Schüssel. So eine riesen Müsli-Schüssel, die schon sehr sehr alt ist, die selbst Goethe schon begutachtet hat. Schön angesprüht hat. Und schon eingepullert hat. Ja, was willst du jetzt willst du raus? Ja, und da waren halt zwei Jungs, ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger, die festgenommen worden sind, weil sie dort diese Schale halt besprayt haben. Die haben da halt so drauf getaggt. Und naja, und das war jetzt sozusagen der zweite Termin sozusagen in dieser Anschlagsreihe, in Anführungszeichen. Die was Jungs dann, haben doch damit nichts zu tun. Doch, die haben das, die sind da wohl anscheinend in Flagranti erwischt worden oder so. Jedenfalls, also das, was ich halt so krass an dem Ganzen finde, ne, es gibt halt diese Objekte, die da bespritzt worden sind, dann kommen halt die Jugendlichen daher und dann kommt Herr Patzinger, der Vorsitzende der Stiftung, und der fängt dann an, so ganz militärische Sprache zu verwenden. Ne? Der redet dann davon, Angriff auf die Kultur und wir müssen unsere kulturellen Werte verteidigen und so. Also so eine total krasse Überreaktion. Ne? Wenn wir jetzt so ein bisschen politisch oder so. Können Sie doch mit dem Panzermuseum dann können die da ein bisschen was auffahren. Yeah. Da machen die doch bestimmt gerne. Das Panzermuseum, ja, das ist. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Weiter im Text. Jörg hat sich ein wenig mokiert über diese. Ich fand das krass von dem. Vom Hermann, dass er das da so martialisch-militärisch eintütet. Wenn man jetzt so ein bisschen böse wäre, würde man behaupten, ja, wenn man so Schwierigkeiten im Inneren hat, ne, dann hilft es ja manchmal auch so nach außen so ein bisschen mehr zu prügeln, ne? Und weiß ich auch nicht. Das scheint ja da auch so der Fall zu sein. Viel spannender finde ich an der ganzen Situation, dass der, wie heißt der, Fleischer heißt er so? Ich weiß gar nicht. Der Eisenhower, sorry. Okay. Cut. dass der Herr Eisenhower, der Leiter der Staatlichen Museen zu Berlin, der ja quasi unterhalb vom Hermann sitzt, aber eigentlich trotzdem ziemlich hoch, dass der ja aber so ein bisschen abgetaucht war in der Zwischenzeit und sich wohl nicht geäußert hat. Und dann ist, ich glaube, in der Zeit war ein netter Artikel darüber, wo da drin stand, dass er seine Stellvertreterin quasi vorgeschickt wurde mit so einem Nebensatz so, ja, Frauen werden in so Situationen ja gern da mal vorgeschickt, dass sie dann da die Situation kletten müssen, und er war angeblich aus Krankheitsgründen nicht da, und aber es haben sich wohl auch Mitarbeiterinnen und Leiterinnen der Häuser dort markiert, die dann gesagt haben, ja, der ist erst nach Tagen, ist da überhaupt mal einer aufgetaucht, um sich die Schäden anzuschauen und so, also das schlägt halt alles in diese gleiche Kerbe, irgendwas ist läuft schlecht im Staate. Das ist eine Blackbox, diese Stiftung. Kann man nicht so ganz reingucken, ne? Schrödingers Katze. Der nächste Punkt. Nächster Punkt auf unserer schönen Liste ist Berichte aus dem Gremien. Matthias wollte sich noch über das Thema digitale Tagungen ergehen. Ja, stimmt. Weil es ist ja, wie sich zeigt, irgendwie gerade wieder Tagungssaison, und es ist ja dauernd. Tagungssaison ist wieder da. Genau. Auf die Tagungssaison. So, tschüss. Und davon abgesehen, dass ich gerade so im Urlaub bin und alles irgendwie noch so halb mitbekommen habe, aber es sind so viele Tagungen. Und jetzt Matthias macht Urlaub auf den Tagungen. Genau, ich leg mir dann Handtuch hin. Genau, ein schönes Handtuch hingelegt, trinkt mit einem Schirmchen. Und naja, auf jeden Fall. Und heute, am Tag, an dem wir aufnehmen, war auch die Tagung vom Museum 4.0, die ich mir über Livestream noch angeschaut habe zu Hause. Und dann währenddessen gucke ich so in mein Twitter-Feed und denke so, oh, ist noch eine Tagung. Ah, und es ist noch eine Tagung. Und man fragt sich so ein bisschen, wieso kriegt ihr das nicht hin, eure Tagung ein bisschen auseinanderzulegen, weil es eindeutig die gleichen Zielgruppen halt anspricht. Und man sieht dann aber auch schon, wo die coolen, hippen Leute unterwegs sind, wie in dem Fall bei den Kulturkonsorten zum Beispiel. Und gleichzeitig dann eben diese Tagung vom Museum 4.0, die mir gefühlt seit 3 Jahren auf den Tagungen immer die gleichen Projekte vorstellen, die auch immer dann irgendwie gleich aussehen. Und jede Rede beginnt mit, sehr geehrte Frau Kulturstaatssekretärin, lieber Herr Patzinger, lieber Hermann. So, wir reden alle los. Und dann wird die Kultur wird angegriffen. Genau. Und dann wird ein Video eingespielt, wo die, also dass die Leute gar keine Rede halten oder gar nichts erklären müssen von ihrem Projekt, sondern sie bringen halt irgendwie Videos mit, die sie halt sonst auch, also es war irgendwie... Ach, die bringen Videos halt, mit? Sie wollen halt digital echt? Machen. Naja, ja. Also, so Zeichentrickfilme und so. Und genau. Piratenfilme. Ich habe uns ein Video mitgebracht. Habt ihr alles, passt mal rein. Genau. Hier, Monaco Franz oder so. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich das alles sehr komisch, dass das nicht koordiniert ist und ich plädiere hier, wie ich es auch schon bei Twitter getan habe, dafür, dass ein allgemeiner digitale Kulturtagungskalender von mir aus auch durch Mittel der von Museum 4.0 finanziert. Ja. Genau. Oder einfach mal eine 4-wöchige Tagung machen, wo alle Tagungen quasi drin unterkommen können. So ein Tagungsfestival. Tagungsfestival. Ja, ey, Tagungsfestival, ja. Das ist doch gut. Ja, ja. Digitales Tagungsfestival. Ja, gesponsert von Museum Pack. Das. Powered by. Genau. Ja, okay, also da warst du heute nicht so richtig amused, aber gut, du hast ja auch auf dem Sofa gesessen, ne, und Tee getrunken, ja, und irgendwie Tagung geguckt, ne? Ja, Tagung geguckt. Läuft ja sonst nichts. Nie kommt was gut. Die neue Staffel hast du jetzt schon mal angefangen. Genau. Genau. Wenn Matthias bei sich das Fernsehen anmacht, dann sind da immer nur Tage. Kannst du, das ist so ein extra Streaming-Anbieter eigentlich? Genau. Tagung Plus. Genau. Genau. Das war früher mal Premiere. Wie Premiere ist das jetzt? Ja, genau. Ja, Leute, und dann hatten wir jetzt noch mal versucht, in der letzten Folge unser neues heißes Eisen, unser neues heißes Format mit Namen Bug Report zu starten. Und haben wir auch gemacht, ne? Wie fandet ihr das so jetzt rückblickend gesehen? Das oder das Publikum? Nee, ja, alle. Aber erstmal euch. Nee, dann lass erstmal die anderen. Genau, sollen die sich erstmal melden. Ja, also ich finde, also ich bin gespannt, was kommt, weil wenn wir dann wieder mal irgendwie Berlin verlassen dürfen, ja, also wenn wir wieder reisen dürfen und in ferne Museen schweifen können, dann können wir eben auch von denen erzählen, ohne dass wir immer zu dritt dahin. Das hat sich jetzt so ein bisschen als der Kern von dem Bug Report eigentlich herauskristallisiert, ne? Ich glaube auch. Wenn wir nicht zusammen ins Museum gehen können. Vielleicht nochmal, also ganz kurz für die noch nicht so ganz verstanden haben, was die Idee hinter dem Bug Report ist. Es ist ein Kurzformat, also kürzer als unsere normalen Folgen, in denen wir darüber berichten. Oder einer berichtet den anderen Museumskäfern darüber, wie es denn in einem Museum war, wo die anderen eben nicht waren. Richtig. Das hast du sehr schön erklärt. Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde, da sollten wir drauf anstoßen. Ja. Oh ja. sehr gut formuliert, Matthias. So, ich fand so, jetzt haben wir uns warm getrunken, oder? Ja. Sind wir jetzt schon vorgeglüht und können jetzt endlich in den Club gehen? Das Ding ist, genau, jetzt Überleitung zum Club, ne? Hört ihr schon? Das ist die Quiche, glaube ich. Das ist mein Puls. Ne, da war mal im Berghain, aber das war... Okay, Martha, kannst du das jetzt bitte für die nächste Dreiviertelstunde so im Hintergrund so ein bisschen... Die ganze Zeit. Ja, was soll ich sagen? Achso. Wir waren im Berghain, ne? Wir waren im Berghain, aber muss man vielleicht auch nochmal sagen, also Überleitung vom Bug Report, wo wir auch nicht zusammen im Museum gehen. Wir waren jetzt im Berghain, deine Augen nicht zusammen. Sein. Ihr beiden wart da. Und du warst ja noch auf deiner Fahrradtour. Ich war noch auf meiner Fahrradtour und ich bin da aber jetzt die Tage reingegangen. Und jetzt setzen wir uns hier hin und sprechen jetzt nicht mehr mit so ganz so mega frischen Erinnerungen. Aber ertragen, trotzdem immer noch total frisch, weil es hat uns ja alle, also mich zumindest, total geflasht. Genau. Also Berghain. Berghain. Was kann man denn über das Berghain sagen? Wer kennt das Berghain nicht? Ja, du da hinten. Nee, aber was vielleicht vorab zu sagen ist, wir waren ja nicht einfach nur im Berg ein und erzählen jetzt, wie es im Club war. Ach so, ja, stimmt. Wir waren ja in der Ausstellung drin. Ja, wir müssen dazu sagen, wir haben ja jetzt gerade das Jahr 2020. Ja. Oktober 2020. Die Infektionszahlen steigen immens. Die Clubs sind immer noch nicht wieder geöffnet. Die Clubszene Berlins hängt am Tropf. Klaus Lederer. So langsam. Und das Berghain, der Berliner Club schlechthin, der in so einem alten, was ist das, ein Elektrizitätsumspannwerk? Ja, ist so ein Heizwerk. Heizwerk. Schon von außen sieht es aus wie so ein Quader, wie so ein Kubus, einfach nur so ein riesiger Kubus, wie so ein Hochbunker eigentlich. Ne? Oder? In Berlin. Friedrichshain liegt eigentlich, ja. Ne? Aber irgendwie ist es auch so schlecht. In der Nähe vom Ostbahnhof. In der Nähe vom Ostbahnhof liegt. Genau. Das ist der legendärste Club eigentlich so, oder? Der legendärste noch bestehende noch wahrscheinlich. Club, genau. Die härteste Tür Deutschlands. Genau, also da kommt man einfach nicht so richtig, kommt man einfach nicht so rein. Und die Sammlung, ich glaube, es hat mit der Sammlung Boros was zu tun, ne? Genau. Die Sammlung Boros, die eben zeitgenössische Kunst sammelt, die hat zusammen mit dem Berghain jetzt eine Ausstellung im Berghain eben von ihrer Kunstsammlung organisiert. Und die heißt Studio Berlin. So heißt die Ausstellung dort im Berghain. Das ist auch die Webseite. Das ist die Webseite, genau. Und da muss man unbedingt Karten vorher, also ich weiß nicht, kann man die überhaupt noch anmelden? Das wird immer nur so ein paar Wochen, genau. Ein paar Wochen verlängert. Also mussten wir uns Karten vorher rausholen, die sind sehr schnell weg. Wir waren am Wochenende jetzt da. Unter der Woche habe ich gehört, also das ist eben auch so schön am Berghain, da ist es so viele, so man hört sowieso so Mythen. Viele Mythen, genau. Und auch um diese Ausstellung habe ich gehört, dass man unter der Woche sogar Führung kriegt von Putzleuten, die da normalerweise arbeiten und Aufsichten und so weiter. Und, ach ja, was ihr auch noch, das auch, wenn ihr denkt, ich gehe gar nicht in Clubs, sondern ich gehe nur in eine Ausstellung, was auf jeden Fall da ist, sind die Türsteher. Die sind auch noch, die sind wahrscheinlich genauso, wie wenn sie im Club die Türsteher sind. Also die habt ihr auf jeden Fall. Es läuft auch ein bisschen Musik und ihr habt auf jeden Fall diese Berghain-Atmosphäre. Und da standen wir in der Schlange. Und das Lustige ist, wir standen ja, das war ja tagsüber irgendwann, aber man kann ja auch tagsüber auch ins Berghain gehen, das ist ja auch, also als es dann noch als Club offen war. Und da ist nämlich im Biergarten vom Berghain auch Party gewesen. Mhm. Und da war eine riesenlange Schlange und da sieht man auch wirklich das richtige Berghain-Publikum. Also ihr müsst euch für die Ausstellung jetzt nicht unbedingt so ins Zeug legen und irgendwelche Bondage-Klamotten oder so oder keine Ahnung. Man kann ja gar keine generelle Empfehlung abgeben, nee, was man ins Berghain anzieht, stimmt. Außer dunkel. Das ist vielleicht ganz gut. Ja, stimmt. Mhm. Wir waren gar nicht so angezogen. Ja, genau. Mehr als ich. Sollen wir vielleicht über die Sammlung Boros vorab noch was erzählen? Ja, das kann man vielleicht noch sagen. Also die Sammlung, also eigentlich ist es ja ein Sammler-Ehepaar. Ne? Also es sind ja zwei Leute. Mhm. Christian und Marianne und Michael Boros. Und Kunstsammler. Genau. Und die haben ja in der Reinhardtstraße, glaube ich, bewohnen die einen Bunker. Alles. Ja, die bewohnen da einen Bunker, einen alten, ja, aus den 30er Jahren stammenden Bunker und haben sich obendrauf, haben sie sich ihre Wohnung gemacht und unten drin in den Etagen, da sammeln beziehungsweise stellen sie auch die Kunst aus, die sie sammeln. Und die sind schon ganz lange, glaube ich, auch irgendwie bekannt mit den Chefs vom Berghain. Man kennt sich, ne? Man kennt sich. Ich glaube, das Berghain feiert da in dem Bunker von den beiden auch immer seinen Geburtstag. Und genau. Und das hast du ja gerade schon gesagt, Martha. Also ne, Corona-Clubs haben irgendwie zu und dann haben die sich überlegt, so was kann man da jetzt irgendwie machen, um vielleicht auch einfach den Club des Berghain halt auch noch zu supporten und eben halt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da irgendwie zu supporten. Und dann kam, glaube ich, relativ schnell Ja, diese Frage nach, wollen wir da nicht eine Ausstellung drin machen? Oder hier, liebes Boros-Ehepaar, wollt ihr nicht bei uns eine Ausstellung machen? Das Spannende an der Sache finde ich, dass man da schon sieht, dass die Familie Boros ja schon, die kennt sich schon damit aus, moderne Kunst an Räumen auszustellen, die eben nicht dieses typische, also neues Gebäude, White Cube Ding, sondern irgendwie ist es ein Gebäude, was eben da Bunker war, hier eben Heizwerk und jetzt Club. Und jetzt setzen wir die Kunst da irgendwie rein und die interagiert mit den Räumen. Also die Räume sind schon irgendwie spannend und irgendwie auch exklusiv natürlich, beim Berghain nochmal besonders. Aber und da eben den Kontrast mit der Kunst zu haben. Genau, ja, da können wir ja gleich noch drüber quatschen, wenn wir da mal reingehen. Das müsste ich reingehen. Wollen wir jetzt eigentlich reingehen? Oder gibt es noch irgendwas zu, ja, ich meine Berghain? Ja, Berghain ist halt einfach legendär, ne? Diese ganze Ticketgeschichte fand ich ja, also Martha, du hast das schon ein bisschen angerissen vorhin, fand ich ganz spannend, weil es war so, oh Gott, es gibt dieses Ding ins Berghain, oh, wir müssen ins Berghain. Ja. Das war endlich mal eine Gelegenheit, da reinzugehen. Seid ihr denn vorher schon mal im Berghain gewesen? Ach, Entschuldigung, erzähl ich mal weiter. Nee, also nein, war ich nicht. Ich war in Berlin, tatsächlich, ich bin jetzt ein paar Jährchen schon da, ich war noch in keinem einzigen Club tatsächlich. Okay. Ich bin auch ein sehr alter, weißer Mann. Ja. Naja, und davon abgesehen, dass man sich, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie rein. Und dann guckst du halt unter der Woche, hat Martha ja schon gemeint, gibt es diese Führungen da durchs Haus und am Wochenende das Open House, wo man selbst so ein bisschen rumstromern kann. Genau, und da wart ihr ja auch, ne? Ihr wart sozusagen Open House und habt da selbst rumgestromert. Ja, ich war auch, das oder? Auch. Ja. Oder wir, Und was ich noch rausholte, ist aber, ich dachte halt so, okay, guckst mal nach Tickets. Und da waren die noch nicht lange online und da war schon irgendwie gefühlt alles weg. Also unter der Woche gar nichts mehr, nur noch am Wochenende gab es dann eben was. Genau. Und hab schnell geklickt und jetzt haben sie, glaube ich, das Zeitfenster nochmal verlängert. Also allein durch diese zeitliche Begrenztheit und auch nochmal durch diese hohe Nachfrage, finde ich, hat das schon wieder so was Besonderes halt auch irgendwie. Dieses, wow, ich habe ein Ticket bekommen. Naja. Sehr geil. Genau. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist so, dass diese Studio Berlin Ausstellung im Berghain, also ich glaube zumindest, dass es so war, dass das alles irgendwie, oder dass es anfänglich, oder ne, dass es halt Künstlerinnen und Künstler sind, die irgendwie in Berlin arbeiten, aus Berlin stammen oder irgendeine Beziehung irgendwie auch zu Berlin haben, so im weitesten Sinne. Ne? Ich habe halt gelesen, dass eigentlich 30 Künstlerinnen und Künstler dazu sozusagen ausgesucht worden sind, aber dann hat sich das sozusagen noch bevor es diese Ausstellung gab, haben diese 30 Künstlerinnen und Künstler gesagt, wir haben auch noch Freunde, cool, die auch Künstler sind und die würden da vielleicht auch ganz gerne drin ausstellen, deswegen wurde das dann irgendwie immer mehr und mehr und ursprünglich waren es dann 30 und jetzt sind es glaube ich irgendwie 125 oder so, die dann da ausstellen. Naja, mega viele. Genau. Also Berghain ist auch riesig. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich von, es ist so ein ganzer Block. Also wenn ihr, ich weiß nicht, so ein Häuserblock, dieser ganze Kubus, das ist so ein ganzer Block und von innen ist es super labyrinthisch. Also man geht da durch unterschiedliche Ebenen und riesige Hallen. Treppe hoch, Treppe runter, rechts, links. Hallen, genau. Ja. Also es ist total das riesige Gebäude. Das ist halt voll auch noch so Industriekultur, ne, weil das halt ein Heizwerk gewesen ist. Also sobald man reinkommt, hast du halt irgendwie so diese betonige Industrieatmosphäre. Es ist nicht so durchsaniert irgendwie, ne? Ja, genau. Überhaupt nicht. Also, ist voll so alles raue Oberflächen. Ja, ja. Abgewrackt. Genau, und dann steht man da an, dann kommt man da irgendwie hin und dann kriegt man irgendwie erstmal erklärt, was man alles nicht darf und was man darf. Und wie man so rumlaufen muss. Man muss natürlich die Wasserflaschen abgeben. Ja, Flaschen geht überhaupt nicht. Und meine Freundin so, ja, ich gebe ja gleich in der Garderobe den Beutel ab, wo die Flasche drin ist. Und die Türsteherin so, wir vertrauen euch nicht. Was? So, okay, gebe ich meine Flasche ab, lieber. Okay. Es ist schon geil, man hat schon, glaube ich, so eine Atmosphäre, vom Gespür, so, okay, ich gehorche jetzt. Und so war das drinnen auch. Das drin, also ihr müsst euch vorstellen, man kam, dieser ganze Rundgang ist nur in eine Richtung. Also es ist nicht so wie im Museum, du kannst mal da hin und dann wieder zurück und so. Nein, du gehst immer nur in eine Richtung. Du durftest nicht irgendwo einen Shortcut machen oder nochmal zurück und dann, ne, du musstest in dieser Richtung sein. Das hängt. Und ich hatte halt die Situation, dass ich, dass eine Freundin gesagt hat, hast du dieses Bild gesehen? Und ich so, nee. Oh, das musst du dir angucken. Und ich so, ja, jetzt sind wir schon Woche vorbei. Ja, guck mal, hier ist so eine Absperrung. Dann bin ich halt unter die Absperrung drunter durch und hab mir das nochmal angeguckt und so und dann bin ich halt leider an dem einen Mitarbeiter vorbeigegangen. Und der hat gesagt, und dann habe ich gesagt, kann ich hier durch? So, wo kommst du denn her? Und ich so, aus Köln. Da. Und dann war ich so, du kannst da doch nicht, du bist doch da zurückgegangen. Nein, ich bin nicht zurückgegangen. So, nee, ich habe nicht nach Hause gesehen. Hast du so deine Rehaugen-Modus blink, blink. Man hat sich da echt so gefühlt, man darf hier nichts falsch machen und so. Und das wird mir hier rausgeschmissen. Auch ich weiß nicht. Also ich fand, also die Mitarbeiter, die ich so da getroffen, also die saßen da immer so auf ihren Tresenstühlen in diesen Eingängen, wo man da nicht rein durfte. Das waren halt also quasi so menschliche Wegweiser, mehr oder weniger. Aber bei mir waren die eigentlich alle relativ freundlich. Was hast du denn gemacht? Ja, nix. Ja, siehst du. Wir haben nett gelächelt. Du bist und ja nicht durch die... Ich hab ja nichts falsch gemacht. Aber das hat einen Grund, Entschuldigung, Matthias, ja. das hat ja einen Grund, weswegen die das... Also NIS ist halt auch alles unter dem Eindruck von Corona. Ja. Deswegen denke ich, werden die das halt auch so organisiert haben, dass man dann nur... Ne, und man durfte auch nicht in die Räume wieder zurückgehen und so weiter und so fort. Ja, nee, schon gut. Aber apropos Mitarbeiter und beim Reingehen, muss man sagen, es gibt ja in der Berliner Clubkultur gibt es ja die Besonderheit, das ungeschriebene Gesetz, dass man keine Fotos macht in den Clubs. Ah ja, stimmt. So, ganz generell. Und das kennt, wer sich jetzt denkt, das ist bei mir im Museum auch so. dann seid ihr mit guten Leuten hier zusammen. Nee, genau. Denn da ist es auch so, wir kamen so an und dann muss jeder erstmal sein Handy rausholen und dann kriegt man die Kamera abgeklebt. Von beiden und Seiten. Vorne und Rückseite, genau. Und irgendwie denkt man sich, also auf der einen Seite denkt man sich so, was soll das? So ein Quatsch. Auf der anderen Seite unterstreicht das dieses, hey, ich gehe ins Berghain-Gefühl auch so ein bisschen. Also ich war total d'accord damit, fand es irgendwie super gut. Kriegt man diese Aufkleber draufgeklebt, ne? Auf die Kameras. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie en Detail irgendwie nach Berghain-Fotos gegoogelt, aber mir ist so, als hätten die auch durch die Jahre hinweg das irgendwie relativ gut hinbekommen, dass es irgendwie keine Fotos irgendwie gibt. Ne? Weil man muss halt auch schon dazu sagen, das machen sie natürlich auch aus gutem Grund, weil die halt da irgendwie Partys feiern und da halt auch irgendwie sehr intim Partys feiern. Und, da kommen wir später zu. Und deswegen wollen sie halt irgendwie natürlich das Berghain halt auch oder den Club halt auch so einfach als privaten Space behandelt wissen. Ne? Ist ja vollkommen klar. So. Also kann ich auch vollkommen verstehen. Ja, also wir sind jetzt drin, ne? Ja, jetzt sind wir drin. Sind wir endlich drin. Ja. Ja. Die Musik war eigentlich ganz cool. Es war so ein bisschen smoothere Musik. Was denn der Musik gehört in dem im Hauptraum, ne? Wenn man die Treppe hochgeht. Überall Musik. Nö, nicht überall. Doch. Nee. Doch. Ja, Musik ist alles. Die war halt vielleicht alles unterschwellig, dass man jetzt alles. Ja, da gab's auch einige Installationen, wo es irgendwie. Also man kam rein und da war gleich mein Lieblingskunstwerk und ich könnte nicht darüber gleich reden. Das ist nämlich der Moment. Achtung, Objekte. Genau. Jetzt, wir sprechen Spoiler-Alarm, über Objekte und wir haben gerade schon über das mysteriöse Gefühl gesprochen, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, wenn man ins Berghain geht. Und wie gesagt, das Berghain versucht ja auch dafür zu sorgen, dass man nicht weiß, was da genau drin ist. Und es gibt auch auf der Webseite vom Berghain, findet man keine Fotos. Und diese Möglichkeit möchten wir euch hier auch bieten. Das heißt, wir werden jetzt über so 2, 3, 4 Objekte vielleicht sprechen, die wir super geil fanden. Und falls ihr das nicht hören wollt, dann könnt ihr jetzt einfach zur nächsten Kapitelmarke skippen. Oh, die Kapitelmarken gibt's ja. Ja, zur nächsten Kapitelmarke, wo Matthias dann einfach den Werbeblock einblendet. Ja, also genau, schieß los, Martha. Also du hatte ich beeindruckt? Genau, der erste Raum hat mich schon total beeindruckt. Das ist super gut gemacht von den Kuratoren, dass die echt so mit so einem Bäm kommt man da rein. Ah, darf noch kurz nach was sagen? Nach der Garderobe, muss ich sagen, ja. Also das, was ich noch darüber gelesen habe, ist, das ist eigentlich gar nicht kuratiert, sondern es ist nicht so kuratiert, dass irgendein Kurator oder eine Kuratorin gesagt hätte, hier, da kommt das Kunstwerk hin, da kommt das Kunstwerk, sondern das haben sich die Künstlerinnen alle selber ausgesucht. Cool. Ja, haben sie sich auf jeden Fall gut ausgesucht. Ja. Und der Künstler, dieses Kunstwerk, von dem ich so beeindruckt bin immer noch, ist, ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt rein, es ist recht dunkel und es ist der erste Raum ist sehr, sehr hoch, riesig hoch, wie viel? 20 Meter? Ja, also wie so eine Art. Eine sehr noch mehr, 30 Meter. Ja. So mein, richtig wie so eine. Wie so ein Schacht. So wie so ein Schacht, aber recht eng. Also so. Da, wo man die Treppen hochgehen möchte. Ja, genau. Also wirklich dieser erste Raum. Vielleicht so auch ein Quadrat, vielleicht. So, keine Ahnung, 10 Meter mal 10 Meter oder ja. so. Stellt und euch vor, ihr werdet in einer riesengroßen Fabrik und dann geht genau. man da die Treppen hoch. Ihr könnt genau. eigentlich nur nach oben schauen. Ihr könnt nur nach oben schauen. Ihr ja. schaut nach oben und dann seht ihr eine riesige Boje von unten und die kommt so auf euch zu. Und dann geht die wieder nach oben. Und dann geht die so zur Seite. Und meine Freundin ist, die wird dann super leicht seekrank. Der wurde sofort schlecht. Ich kann da nicht hingucken. Und es war, aber es war so, ihr stellt euch vor, ihr seid in diesem dunklen Raum und über euch ist die Boje und ihr fühlt sofort irgendwie, ihr seid unter Wasser. Oder ihr seid im Weltraum. Oder irgendwie sowas. Also es ist wirklich so, diese Boje, die hängt so an Seilen in der Luft und bewegt sich eben, wie eine Boje sich bewegt. Und jetzt habe ich die super Info, weil ich habe nämlich mit einer gesprochen, nee, Steffi hat mit einer gesprochen, die so eine Führung gemacht hat. Und bei der Führung wurde erzählt, dass diese Boje mit, einer, eine Schwester echten, hat, ne? mit einer echten Boje im Meer synchronisiert ist. Und nur wenn es zu doll stürmisch ist, sodass es irgendwie die Seile reißen würde oder sowas, dann rechnet sie das so runter. Hm. Aber das heißt, diese Boje bewegt sich wirklich wie so eine Boje im Meer. Also live, synchron. Live, synchron, ja. wie diese Boje im Meer, genau. Und das war für mich irgendwie so total, man hat sich, einerseits hat man sich so, also man hat so richtig so eine Gefühle hat es ausgelöst. Also man hat so richtig gefühlt, man ist so in so einer Weite. Ja, ist das so? Prost, auf die Gefühle, ja, Mann. Auf die Gefühle. Danke alle. Ich weiß, wie. Cheers. Cheers. Ja, mein Gott. Und willst du dir noch was holen? Nö, du auch. Okay. Hm. Das war der Hammer. Ja, lustig, dass du sagst, sie hat mir auch super gut gefallen. Ne? Und ich fand, also vielleicht muss man das auch nochmal so ganz vogelflugmäßig sagen, es gab halt immer die Objekte beziehungsweise die Kunstwerke. Und dann gab es noch ein kleines Schildchen, wo der Name der Künstlerin oder des Künstlers drauf aber stand. Und sonst Namen, halt nichts. Ne? Aber die Namen? Habe ich mir alle nicht gemerkt. Waren die echt? Ja, glaub schon. Ah, ich meine. Also, ja, da werden sich bestimmt auch Künstlernamen. Also, ganz ernsthaft. Marc Brandenburg. Ja. Ja. Keine Ahnung, ob das ein Künstlername ist oder nicht. Was war denn noch? So ein paar, es gab ein Kunstwerk, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Das war mit einem Plattenspieler und das stand dann irgendwie Marianne Aufleger oder irgendwie ja, genau, sowas. Aufleger. Ja. Und das war auch eins der meiner Highlight-Kunstwerke. Willst du das erzählen? Aber darf ich nochmal kurz bei der Boje bleiben? Ja, bitte. Weil die hat mir nämlich auch sehr gut gefallen. Hm. Eins der wenigen, die mir gut gefallen haben, ne? Nee, wirklich. Und die, was die auch so besonders machte, war, weil die ist ja so riesig groß, ne? Und auch schon so rostig und so, und die, und also A fand ich das, wenn man sich die so anschaute und in der Bewegung anschaute, dann hat man sofort kapiert, hey, die schwimmt gerade im Meer, ne? So wie die sich bewegt, das ist irgendwie wie im Meer, so, ne? Und darüber hinaus fügte sie sich aber irgendwie so ultra gut in das, in die gesamte Architektur da und irgendwie auch in die ein. Musik. Ich fand die Musik da total krass. Ja. Also es war so wie so ein Tanz. Ja. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich, also so visuell auf jeden Fall war das so, das war so ein altes, rostiges Ding in einem großen, rostigen Ding, sozusagen. Aber ich fand das ganz spannend, weil, also die hat uns, glaube ich, allen dreien sehr, sehr gut gefallen. Und das ist das Erste, was man halt auch sieht, wenn man da reinkommt. Und das hat mich sofort abgeholt. Ich kam so rein und denke so, wow, so, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich so, und dann guckt man sich diese Boje an und man versucht dann ja zu erkennen, ist da irgendwie ein Rhythmus drin oder irgendwas, bis du feststellst, nee. Die bewegt sich, also, ne, die bewegt sich halt so wieder auf dem Meer und das ist also wirklich faszinierend. Ja, es ist auch von den Assoziationen, die man dann hat, ne? Man ertrinkt man oder ist man Teil oder man kann ja atmen, ne? Ist man Teil dieser Bewegung oder was auch immer. Also es hat mich total eingefangen. Du kommst ja, man kommt ja quasi im Erdgeschoss rein. Und ist quasi ja unter Wasser und man sieht die Boje ja von unten und dann steigt man die Treppen hoch und kommt quasi an die Wasseroberfläche und dort, auf, dort erwarten einen dann ja erst die ganzen anderen Kunstwerke. Voll, voll gut. Und dann, ey, das passt eigentlich. Get art. Das passt eigentlich. Das nächste ja. Kunstwerk, was du mich auch total verstanden hat, das ist die von der Aufleger. diese Platte. Passt das eigentlich? Weil das ist auch, das ist nicht Meer, sondern Weltraum sozusagen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Schallplatte mit einem ganz normalen Plattenspieler. Und die macht ganz furchtbare ganz Geräusche. Komisches Geräusch. Krass. Oder? Ja, total. Ganz schlimm. Aber du kommst halt näher und du siehst, die Schallplatte ist so, hat so Verätzungen, wie so Pockennarben. Also so runde Dinger. Und da hatten wir aber allerdings auch einen Hinweis bekommen, oder? Hattest du dann einen Hinweis bekommen? Ja. Von den ganz lustig eigentlich. Also wir standen an diesem Raum und hören diese Geräusche. Und wir waren also, standen dann vor dieser Platte und waren so am Diskutieren und auch schon so, die Geräusche sind ja schon interessant. Man merkt ja auch irgendwie aus dem Rhythmus, irgendwas ist da drin. Und dann kam einer dieser netten Aufsichtskräfte an und meinte dann, ja, das ist hier von der Frau sowieso das Kunstwerk. Und zwar auf dieser Schallplatte eingegraben, wie auch immer, findet man eben, bildet die Oberfläche des Mondes ab. Das heißt, das, was man da hört, sind dann eben, ist quasi die Nadel, die über den Mond sich bewegt. Und dann die Töne entstehen dadurch, dass da halt mal so ein Krater ist oder sowas. Und wenn man genau dann hingeschaut hat im Licht, erkennt man das auch. Und dann versteht man auch, klar, da ist ein großer Krater an einer Stelle, deswegen ist das Geräusch da immer gleich. Und wenn die Nadel aber weiterfährt, irgendwann ist sie durch den Krater durch, dann kommt wieder ein anderes. So, und da ging es mir so ein bisschen wie bei der Boje auch. Das Kunstwerk hat an sich irgendwas, was einen interessiert und reizt. Man überlegt dann auch und diskutiert. Und dann bekommt man nochmal eine neue Information dazu. Und plötzlich kriegt das nochmal eine ganz andere Ebene, das Kunst. Das fand ich total verrückt. Ja. Das ist ja generell, finde ich, bei zeitgenössischer Kunst so. Das finde ich auch das Tolle an zeitgenössischer Kunst. Deswegen mag ich eigentlich zeitgenössische Kunst nicht alleine mir angucken, weil ich mag es eigentlich, wenn man sich unterhält darüber. Weil dann kommen diese Ebenen auf, weißt du? Wenn man alleine ist, dann, oder man hat halt total die, keine Ahnung, man kann mit sich selber so voll die Ebenen aufmachen, aber sonst mag ich das eigentlich, wenn man zusammen darüber redet und dann sich gegenseitig so da in die Ebene, die das auftut, da das so öffnet. Ich fand diese Mondschallplatte auch toll. Das ist, wie man, also schon die alleine Idee und auch, das ist dann halt, das waren ja mehrere Sachen, das war dieses akustische Kunstwerk, ne, was so wahnsinnig auch so ein bisschen abschreckend war. Die Platte sah super cool aus auch irgendwie. Und dass du in dem Club bist. Also du bist in einem Club und hast die Platte und dann ist da dieses Geräusch. Also es ist schon, das ist sowieso mir beim Berghain so total aufgefallen. Alles, was du an Kunstwerken siehst, assoziierst du irgendwie schon mit dem Ort und mit dem Club und mit dem, echt? Was da abgeht. Doch, voll. Ich weiß nicht, da hatte ich ein bisschen anderes Gefühl irgendwie, weil diese ganzen nackten Männer da. Die nackten Männer. In der Theke, diese glühenden, diese Skulpturen mit den verschlungenen nackten Körpern. Zitat. Ach so. Oder auch der Riesenpenis da? Ja, nee, ich meinte. Ich meinte jetzt, ich meine, das ist so, insgesamt, ich fand das, also, weil ich das Berghain halt auch sozusagen im Betrieb kenne, ja, oder kannte. Ja, der Einzige, der hier wirklich was erzählen kann. So, fand ich das irgendwie komisch. Nach den Mythen, die ich habe vom Berg. Fand ich das irgendwie komisch, oder nicht komisch, aber für mich hat sich das eben halt nicht so dargestellt wie für dich, weil jetzt auf einmal das Berghain so total erhellt war. Ja, okay. Und man überall alles sah so und das fand ich irgendwie strange. Hast du dich auf einen dieser Stühle gesetzt irgendwann? Auf einen dieser Stühle. Ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal habe. Welche Stühle meinst du jetzt? Auf einen dieser Stühle, wo so die Polsterung schon so abgegangen ist und man sich vorstellen kann, dass sämtliche Arten von Körperflüssigkeiten in diesen Stühlen drin. Man hat so. Und ja, schon mal so, setz dich nicht hin, sonst wirst du schwanger. Also man hat so ein bisschen, man hat generell so in manchen Ecken von dem Club, hat man ein bisschen Angst, wenn jetzt einer das UV-Licht anmacht, was dann alles sichtbar wird. Wäre auch vielleicht Kunst, ne? Ja, weiß man nicht. Lebt. Im Stuhl lebt. Deswegen, aber ich meine, das erfährt man nur, wenn man wahrscheinlich eine Führung bucht und dann da jemand irgendwie ist, der Also irgendjemand von euch meint das doch, dass da auch irgendwie eine Putzkraft oder ja, so das macht. Von der würde ich das gerne wissen, was sie da haben. Also ich denke mal schon, dass, also keine Ahnung, aber vielleicht, die werden sicherlich für Hygiene sorgen. Aber kannst du ja. Auch in diesen Kojen? Ja, boah, glaub ey, schon. Boah, diese Kojen, das sind wirkliche Kojen da, oder? Diese kleinen Kabinette, wo die kann ich machen, wo die also wenn du reingehst, das ist war da auch da, wo dieser Penis Separé. Hing. Separé ist, ja genau. Da stand witzigerweise die auch Darkrooms. Sind das Darkrooms? Okay, es war so hell. Ja, genau, aber ja, genau, die musst du dir dann im laufenden Betrieb dann halt dunkel vorstellen. Und dann, was war da zum Beispiel? Da waren auch irgendwelche Kunstwerke drin. Dieses Schattenspiel von dieser Frau, die da tanzt und so. Aber das fand ich schon etwas unheimlich. Ja? Ja. Ich weiß, ich habe das gar nicht so als, ich habe das gar nicht so immer so super so zusammen gedacht. Ich habe eigentlich mal so gedacht, das ist aber eigentlich eine ganz gute Ecke, um jetzt hier eine Projektion zu machen. Irgendwie eher so. Echt? Ja, ich habe mir den ganzen Club vorgestellt. Aber weißt du, weil ich noch nie drin war, habe ich eine voll die krasse Fantasie. Für mich ist das, wahrscheinlich habe ich viel mehr erlebt, als wenn ich wirklich im laufenden Betrieb da gewesen wäre. Ja. Und ich habe echt jetzt viele Kunstwerke daraufhin so assoziiert. Also auch bei Sachen, keine Ahnung. Dann war da dieses eine Gemälde mit dem dieses riesige Bild mit diesen schleierhaften Farben und in so. In der Panoramabahn. Genau. Oben drin. Keine Ahnung. Alles mögliche Assoziationen. Jetzt, okay. Also es war irgendwie so. In der Bar jetzt oder irgendwie von dem Kunstwerk aus? Auch von dem Kunstwerk dann. Also weil es da ist. Also, du hast es in Beziehung gesetzt. Ja, einfach. Ich habe das Kunstwerk mit dem Ort in Beziehung gesetzt und für mich war dadurch, das Kunstwerk hatte eine bestimmte Bedeutung. Ja. Verstehst du? Ja, du meinst diese zwei riesig großen Gemälde, die da waren, ne? Die mit so ganz feinen Strafuren. Genau, auch diese Blume daneben da. Daneben hing, glaube ich, so ein riesig großes Wolfgang Tillmanns Bild mit so einem, von unten fotografierten, in den Schritt fotografiert liegenden Mann. Genau. Schön, das kriege ich mir in die Küche. Ja. Nee, aber da ist die Fantasie mit der Mada auch ein bisschen gegangen. Ja, ey, da braucht man nicht viel Fantasie. Also komm. Da jetzt nicht mehr bei dir. Also. Ja, aber da merkt man jetzt aber auch schon, die Kunstwerke sind sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Also da ist von Fotografie bis super unterschiedlich, irgendwelche Statuen, dann wieder sowas, was man irgendwie so. Statuen? Keine Ahnung, wo man. Skulpturen, ja. Ne, das ist noch eine Statue, glaube ich, bestimmt irgendwo dabei gewesen. Dann aber auch so Sachen, wo du denkst, so irgendwie, das ist so eher was recycelt, so Trash. Irgendwie. Erzähl mal von dem Dschungel. Ach so, genau, das fand ich nämlich auch ein Kunstwerk, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar gab es so eine Art Dschungel in so einem, also es war so ein langgezogener Raum, so. Ja. Und beim ersten Blick, man guckt so hin und das Hirn sagt einem, das ist ein Dschungel. So, du merkst halt irgendwie Nein, dein Gehirn. Ja, ich weiß nicht, was das dein Gehirn dir gesagt hat. Ein Primatengehirn. Genau. Da ist ein Indianer. Banane. Wer hat die Kokosnuss geklaut? So, nee, auf jeden Fall, also man versteht irgendwie, dass das halt irgendwas so Pflanzen sein sollen. Und dann guckt man genauer hin und stellt man fest, das ist irgendwie hier Plastik und da irgendwas, irgendwelche Becher und Besen. Und so alles, reine Machutensilien. Genau, alles Mögliche. Und halt, aber immer halt in diesem grün-braunen Farbschema. Und man läuft dann diesen langgezogenen Weg so lang. Und wie gesagt, ich habe immer einen Moment gebraucht, das Hirn so auf einzelne Punkte zu fokussieren, dass man versteht, das ist das, aus den Materialien besteht das. Und das war auch sehr, sehr viel und ich fand das total faszinierend. Also ich finde es auch total schön irgendwie einfach, weil es sowas pflanzlich-grün-organisches in diesem sehr kargen Club irgendwie geschaffen hat und dann stellt man fest, nee, ist doch nur Plaste. Ja, Plaste, ne? Mhm. Ja, genau, da diese Gegend, von der du da gerade sprichst, in der Nähe, da ist auch diese Panoramabar, von der Martha gerade gesprochen hatte, und da ist auch diese Schallplatte, von der ihr auch berichtet hattet, aber auf so einer zweiten Ebene. Und da muss ich nochmal sagen, liebes Berghain, also da bin ich zwar hochgegangen, aber da war irgendwie so ein fetter Andrang von Leuten. Und ich bin ja so ein kleiner Schisser und da hatte ich mir so gedacht, so, Corona. Ja, also Kojen, da hast du kein Problem mit, ne? Aber vor Corona hast du Angst, oder was? Ja, tatsächlich, ja. Ja, okay. Aber ja, das fand ich wie so, da haben sich die Leute irgendwie echt so ein bisschen geknetscht. Und das merkt man halt auch. Klar, das ist halt einfach irgendwie so ein, das ist halt ein Club, beziehungsweise früher halt einfach dieses Industrie-Dings gewesen, ne? Und da halt irgendwie eine einigermaßen gescheite Wegeführung mit Abständen und so, das kannst du auch irgendwie nicht richtig einhalten. So, obwohl es ja irgendwie diese Zeitfenster-Tickets gab, ne, und immer nur so eine gewisse Gruppe dann immer irgendwie da war. Aber da, ja, weiß ich nicht, da war ich so ein bisschen schisserig. Das unterscheidet sich halt auch sehr. Also du hast ja riesige Räume teilweise. Ja, eben. Da verläuft es komplett. Halle da, genau. Und dann dachte ich ja erst, es ist zu Ende, da kommt eine riesige Halle. Da können wir nochmal hingehen, genau. Weil die kann ich nämlich auch noch nicht. Das ist irgendwie, das ist so total krass. Und man geht da irgendwie schon dann, weiß ich, so dreiviertel Stündchen irgendwie diesen Berghain irgendwie rum, erst in diesem Hauptsaal, ne, dann geht man irgendwie durch die große Halle, ist da kein, nee. Ach so. Nein, die gehört nicht zum Club, also beziehungsweise so. Das ist natürlich auch Berghain, aber da findet halt im Normalbetrieb kein Tanzen da? Und so statt, die wird halt genutzt für so Kunstausstellungen auch, ne? Also es ist ja nicht das erste Mal, dass es im Berg keine Kunstausstellung gibt und so für Sonderveranstaltungen oder so. Aber das Ding, das kannte ich halt noch nicht, ne? Und da, man geht dann irgendwie so durch diesen, das, man denkt schon, der Hauptfloor ist schon irgendwie eine große Halle und oder ja, ein großer Raum. Ja, da ist man schon eine Stunde unterwegs gewesen. Ja, genau. Da ist man schon ein bisschen unterwegs gewesen. Und dann geht man irgendwie da irgendwie so durch und dann kommt man halt einfach nochmal in so eine Riesenhalle, die ja jetzt gar nicht mehr so verwinkelt ist, so wie das irgendwie in dem sonstigen Verlauf der Ausstellungen im Berghain irgendwie so ist, sondern es ist halt einfach eine Riesenhalle. Ne? Da sind dann, kommen dann von oben so, weiß ich nicht, ich glaube, da wurde dann irgendwie die Kohle oder so irgendwie eingeführt. Also man sieht halt noch so diese Schacht irgendwie noch, genau, so Schächte irgendwie runter und das ist halt so ein Riesending und hat irgendwie zwei Etagen und da ist dann halt auch nochmal alles voll mit Kunstwerken. Ne? Und dieser krasse Springbrunnen. Lass uns über den sprechen. Den fand ich nämlich sehr beeindruckend. Jetzt nicht mal so, weil es mich künstlerisch irgendwie super herausgefordert hätte oder so. Was aber, für ein Springbrunnen? Naja, der ist so ein riesen Ach, der, Projektionsfläche. Keine Ahnung, 6x6 Meter oder sowas, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Richtig. Und groß. Da läuft ein Video von einem Springbrunnen, in dem aber eben nicht Wasser springt, also wahrscheinlich auch in Flüssigkeit, aber die brennt halt durchgehend. Und es hat auch irgendwie, man sitzt da so davor und das ist so ein bisschen wie Lagerfeuer gucken. So, man kann da stundenlang, glaube ich, sitzen. Ja. Und es ist jetzt nicht, dass ich mir dachte, oh, was repräsentiert der Springbrunnen, bla. Man denkt sich einfach nur, boah, das sieht voll krass aus. So, und das war auch schon alles. Und das war riesig mittig in diesem Raum drin. Also das ist halt das Highlight-Objekt in dem Raum. So kam es mir vor. Das fand ich wirklich cool. Und man kann eigentlich sagen, wenn Matthias bei sich das zu Hause das Fernsehen einschaltet, dann kann er entweder Tagung gucken oder sich diesen brennenden Springbrunnen. Oder hätte auch so ein Kaminfeuer. Ja, das war Netflix, cool, ja. Ne? Kann ich sehr empfehlen. Kaminfeuer ist so geil. Nee, aber das habe ich auch gedacht. Der Springbrunnen ist einfach, das war eine super Idee einfach. Also es war, das auch in die Mitte zu machen, wirklich wie so ein Lagerfeuer. Und das hat es alles auch so warm gemacht. Aber trotzdem ist das ein bisschen... Dämonisch. Es war auch so ein bisschen, witzigerweise sah es kalt aus. Ich finde, es sah kälter aus und bedrohlicher, als wenn er jetzt ein Feuer gewesen wäre. Weil du hast halt diesen Springbrunnen gehabt, wo eigentlich Wasser ist, ne? Oder Feuer. Es ist so interessant, was man so alles irgendwie cool findet und was nicht. Aber es ist halt irgendwie echt so, wie du gerade meintest, Martha, ne? Also so dieses, entweder springt es einen irgendwie an, man kriegt da irgendwie eine Emotion rausgejuckelt irgendwie oder halt nicht. Also der Springbrunnen, der ist mir auch aufgefallen, aber der hat mich irgendwie nicht so angesprungen. Was hat dich denn angesprungen? Was mich ansprang in dieser Halle war eigentlich direkt dahinter diese Anordnung von diesen drei ovalen Spiegeln. Ja. Diese riesigen Spiegel, die waren nämlich, ich kann mir ja keine Namen merken, aber das konnte ich mir merken, weil das nämlich von dem Olafur Eliasson ist. Ich wusste, dass er da irgendwo war, aber ich habe das Schild nicht gesehen. Und das war so lustig, weil da haben wir irgendwie, glaube ich, die meiste Zeit mit verbracht, um herauszufinden, wie das Ding jetzt funktioniert. Weil das sind halt so drei Spiegel, ovale Spiegel, die so waagerecht auf so Stativen irgendwie stehen. Und die sind speziell im Raum angeordnet und verhalten sich so ein bisschen zueinander, beziehungsweise der eine spiegelt den anderen Spiegel, aber auch nicht so richtig so komplett. Und naja, auf jeden Fall gibt es dann noch so als zweiten, gibt es dann noch so einen illuminierten Bereich. Und wenn man sich in den reinstellt und in einen Spiegel von diesen drei Spiegeln reinguckt, dann sieht man einen Spiegel und dahinter nochmal einen Spiegel. Und dieser Spiegel ist dann komischerweise rund und darin kann man sich dann erkennen. Ach so. Und da haben wir die ganze Zeit rumgedacht, so scheiße, wie funktioniert das hier? Moment, dieser eine Spiegel, der reflektiert den und der reflektiert den, aber wieso ist der Spiegel da rund? Und wir haben ja die ganze Zeit so überlegt, wie das Ding funktioniert. Das war halt, keine Ahnung, ne? Eigentlich im Grunde genommen das, was irgendwie, weiß ich nicht, früher, Ina hat es glaube ich gesagt, so früher auf Jahrmärkten so Spiegelkabinette, ne? Wo so Leute irgendwie so fasziniert waren, dass da irgendwie so Spiegelungen sind. Und genau das hat sich bei uns auch so eingestellt und haben die ganze Zeit da irgendwie rumprobiert, wie sich das irgendwie aufeinander spiegelte. Ja, auf jeden Fall, das fanden wir ganz cool. Aber das, was du vorhin meintest, das ist auch bei dem Objekt so. Ich kann, also uns ging es auch so, als Martha und ich unterwegs waren, wir haben schon drüber gesprochen, manche Sachen sprechen einen sofort an, man geht hin und sagt, oh, was ist das? Das ist ja interessant, was, so mal gucken. Und bei anderen Sachen, die nickt man so ab und geht so weiter. Mhm. Und ganz unterschiedlich. Und bei diesem Spiegelding, was auch so, es gibt ja diesen illuminierten Lichtpunktbereich, ja, wo man weiß, okay, ich muss mich da irgendwie hinstellen. Und ich habe mich dann da auch hingestellt und habe ungefähr alle Spiegel angeschaut, nur nicht den, wo man sich da reinschaut. Und dachte halt so, ja, verstehe ich nicht. Ja, okay, nett. Und dann hat irgendwie meine Freundin gesagt, ja, guck mal da vorne den Spiegel, da siehst du dich anders. Und dann habe ich reingeschaut und dachte, ah ja, da sieht man sich normal. Und dann bin ich weitergegangen. Ich dachte so, jetzt habe ich verstanden, die Spiegel sind irgendwie gesagt. So, ich fand das irgendwie lustig, aber das hat mich jetzt nicht so gecatcht. Also das finde ich total spannend, weil die Sachen sind so unterschiedlich. Ich glaube, jeder findet da was ihn anspricht. Ja, und manche Sachen halt auch nicht. Und manche Sachen sind einfach nur crazy aus oder so. Was ich generell bei den Objekten super spannend fand, war, dass man so suchend rumläuft. Ich konnte teilweise nicht unterscheiden, was ist da jetzt Objekt und was gehört halt so zum Berg rein. Ja, das stimmt, ja. Und das war wirklich so. Manchmal hat man gedacht, das ist doch jetzt kein Objekt, und dann war da das Schild. Und manchmal waren auch die Objekte so in das Gebäude reingemacht. Also zum Beispiel bei dieser Bar, die ich erwähnt habe, mit diesen in sich verschlungenen männlichen Körpern. Da hat eine Freundin gesagt, aber das ist doch immer so. Das sah aus, als wäre das so die Bar. Mhm. Ne? Und dann war da auch ein ganz kleines Kunstwerk. Das war so, da war so eine Nische rausgeschlagen aus der Wand, aber die war so rausgeschlagen und das war da drin. Und das sah so aus, als hätte das so einen Rahmen. Mhm. Also es war so aus, als hätte das man das so gemacht, aber das war eigentlich einfach nur so ein kleines Männchen in so einer kleinen Nische, die einfach in dem Gebäude drin war, diese Nische. Oder man geht auch durch die Toiletten übrigens durch. Ja, genau. Und da ist auch, geht man um eine Ecke und wenn man nicht drauf achtet, läuft man auch vorbei, da ist irgendeine kleine Zeichnung dann an der Toilettentür oder außen. Oder auch das Klavier in der Frauentoilette. Genau, so Zeug. Ja. Also man sucht, also zumindest ging es mir so, ich habe dann wirklich diese Schilder gesucht, die mir sagen, als Betrachter, ja, du darfst das interessant finden, das ist Kunst. Also, das gehört dazu. Weil ich halt, weil man immer so rumläuft, denke, oh, ist alles so krass hier. Ja, das ganze Berghain ist ein Kunstobjekt. Ja, also das ist alles ein Kunstwerk. Ja. Das ist ja auch so eine Kunstwelt. Das ist auch eine Kunstwelt, ne? Aber das ist diese Kombination aus Gebäude, das ich ja auch nicht kannte. Deswegen finde ich es so spannend, was Jörg vorhin meinte, so, er kannte das halt irgendwie und jetzt war das irgendwie so merkwürdig für ihn. Und weil ich konnte überhaupt nicht einschätzen, was mich erwartet. Dementsprechend konnte ich auch überhaupt keine Verbindung ziehen, sondern es war so alles so eins zusammen, das Kunstwerk und das Gebäude. Mhm. Ich finde das aber, ich finde das wichtig, was du auch meintest, Martha, so dieses, wenn man jemanden dabei hat und dann darüber reden kann oder zusammen halt irgendwie sowas ausprobieren kann oder ne, irgendwie da erschließt sich dann irgendwie schon mehr, als wenn man da jetzt nur allein, ich will das jetzt auch nicht generalisieren, es mag auch irgendwie, die mega Kunstbrains geben, die alle irgendwie sedimentierten Zitate, die in diesen zeitgenössischen Kunstwerken irgendwie alle aufscheinen, irgendwie zu lesen vermag. Ne? Das kriege ich halt irgendwie nicht hin. Und deswegen ist es halt auch für mich immer so total hilfreich, wenn man so jemanden hat, mit dem man da so, da waren wir ja leider nicht zu dritt drin, sondern. Ja, leider nicht zu dritt, aber ich hätte ja auch so Lust, auf einer von diesen Führungen zu gehen. Also ich habe da schon Lust bekommen, nochmal hinzugehen. Und finde auch, also klar, bestimmt sagen mir viele, ey, ich möchte es lieber als Club haben, aber ich finde es eine super tolle Idee und eine super Institution, dass man jetzt diese Kunstausstellung da reingemacht hat. Ja. Weil es, glaube ich, auch nochmal ganz andere Leute für Kunst da, also ganz andere Leute gehen jetzt zu einer Kunstausstellung und ganz andere Leute gehen jetzt ins Berghain. Also weißt du, es ist eine Durchmischung von, doch, denke ich schon. Ja, jetzt wäre also, ich ins Berghain gekommen, ich alte Mutti. Ja, gut, das ist ja noch was anderes. Ich meine, wir sind ja auch im Endeffekt. Wir sind aber auch so ein Azi-Fazi-Publikum im Endeffekt, ne? Also irgendwie ja, aber im Vergleich die Leute, zu anderen. Ja, aber ich habe, also die Leute, die jetzt da drin waren, während ich da drin war, die gehen nicht unbedingt, keine Ahnung, ins Bode-Museum. Ja, ja, okay, wahrscheinlich auch. Aber ich meine, finde, oder an andere. Ist schwierig zu sagen. Ich hatte so den Eindruck, das sind schon auch die, die auch sonst vielleicht öfter mal ins Berghain oder in den Club gehen. Oder? Das meine ich ja. Ja, ist okay. Also ich meine ja, dass die Leute, die jetzt da in die Ausstellung gehen und sich die Kunst angucken, das sind die, die vielleicht auch sonst ins Berghain gehen. Aber auch Leute, die jetzt ins Berghain gehen, die sonst nicht ins Berghain gehen, sondern in Kunstausstellungen gehen. Das heißt, es vermischen sich vielleicht auch sein, mal wird aber diese so Gruppen. Gar noch dann eine dritte Kategorie aufmachen, weil ich glaube, also eines der größten. Also die Leute, die nicht ins Berghain gehen, die nicht und in Kunstausstellungen also Kunst verachten. Nee, ich meine, ein großes Thema auch in Berlin in der Kunstszene ist ja klar, diese Inventarisierung. Also Inventarisierung. Nummer 2, Nummer 3. Genau, 5, Nummer 5. Inventarisierung, genau. Und das ist, ich meine, das ist ja wirklich dann die Spitze wirklich ganz oben. Stimmt, ist das nicht also, auch das, was wir erfahren haben bei diesem Tristan nimmt Abschied beim Naturkundemuseum? Wo wir der Rüsi war nicht dabei. Aber, ach stimmt, du warst auch nicht dabei. Tristan Otto, das große Tyrannosaurus-Skelett, eine Abschiedsparty gefeiert hat. Und wir zwei Stunden in der Schlange standen. Zwei Stunden Schlange. Ohne Tür stehen. Gott, was Leute, was ja. Was aber das, ich meine, das ist ja, genau das. Das ist dieses einmal ins Berghain gehen, mir vollkommen wurscht, was da zu sehen ist. Einmal da rein. Was, es gibt so wenig Tickets, direkt Tickets klicken rein und dann geht man raus und sagt, man war dabei. Das heißt, das heißt künstliche Verknappung. Ja. Nein, jetzt, das ist wirklich eine Tatsache. Genau das ist es. Also ich meine, wenn du nächstes Jahr drüber quatschen kannst, letztes Jahr, es gab für 3 Monate diese krasse Ausstellung im Berghain. Ich habe ein Ticket gekriegt. Wow. Und für alle anderen, was gibt's? Der Museumpark. Yes. Ja, aber ich finde, das ist wirklich so ein Ding. Also, das ist dieses dabei gewesen zu sein. Ja, dieses eine Mal in diesem verrückten Corona-Jahr, in dem sowieso alle Regeln komplett über Bord geschmissen werden. Voll krass. Ja. Wollen wir mal langsam zum Fazit kommen? Ja. Soll ich mal anfangen? Ja. Also, mir hat die Ausstellung sehr gut gefallen. Ja, prima. Daumen hoch von hier. Ja, genau. Fertig. 5 Sterne gerne wieder. Nee, das mit den Sternen machen wir nur im Bug-Report. Was? Mit den Käfern. Ja, Käfern, ja, stimmt. Ich fand, ja, mir hat das sehr gut gefallen. Ich wäre tatsächlich auch lieber, also, was heißt Club lieber? Gewesen. Im Club gewesen. Nee, ich würde auch gerne mal an der Führung teilnehmen, weil das hat mir dann doch hier und da so tatsächlich so ein bisschen gefehlt, obwohl ich da nicht alleine war. Wie gesagt, ne, und dann auch mich immer unterhalten konnte und so, aber mir haben da schon so, naja, Erklärungen manchmal auch gefehlt. Ja. Und gar nicht viele Erklärungen. Entschuldigung, jetzt ist die Unterbreche. Vielleicht einfach nur, wenn allein nur so ein Satz oder ein Titel, was auch immer, so ein Hinweis, ja? Ja, das hätte mir schon manchmal gereicht. Genau. Und ansonsten fand ich das, also waren super viele. Also es war so unglaublich unterschiedlich, ne? So Also ja, also, das finde ich ja immer gut, wenn das so ein bisschen maximalistisch ist, wenn man so ganz viele, so ein Sturmgebruß an ganz vielen unterschiedlichen Sachen irgendwie hat, und das ist da der Fall. Aber das ist halt vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so vom kuratorischen oder ausstellerischen her vielleicht auch so gleichzeitig auch so ein bisschen schwierig, weil das dann so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen beliebig vielleicht auch wirkt. Also diese Kunstwerke sind da, also eine Art, meine ich ja schon, ne? Jeder hat sich irgendwie ausgesucht, wo er sein Ding irgendwie hinknuppert. Und, wie sonst und so wirkt es dann halt auch so alles so ein bisschen so dahingestreut. Manchmal ist es auch so, dass man, weiß ich nicht, dann gibt es irgendwie großformatige Bilder, die aber in so einer riesigen Höhe irgendwie angeordnet sind, dass man irgendwie fast die nicht mehr erkennt. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, oh, habe ich jetzt da etwas übersehen? Ist in der dunklen Ecke vielleicht auch noch irgendwas? Also ne, das war hier und da fand ich, das ist vielleicht nochmal, ja, in der dunklen Ecke. Habe ich da noch was gesehen? Blitzt da noch irgendwas auf? genau, ja, aber ansonsten super cooler Ausstand und natürlich auch super coole Aktionen für den Erhalt und für die Mitarbeiter vom Berghain. Auch wenn du, Martha, da jetzt vielleicht mit ein, zwei nicht so gute Erfahrungen gemacht hast. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, dass dieses, alles gut. Ja, wirklich. Genau. Also genau. Also muss ich, ne, Clubs müssen irgendwie kreativ werden. Haha, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, also das finde ich halt auch eine coole Aktion dahingehend. Ja. Deswegen, gute Ausstellung. Ich fand es auch ein Riesenerlebnis. Und das ist eben das, was ich so einzigartig finde und was ich finde, was eigentlich alle Museen auch sein sollten. Sie sollten ein Erlebnis sein, sie sollten einen emotional irgendwie berühren. Ja. Und das hat es. Und deswegen, klar, von diesen, wie viel hast du gesagt, 120 oder noch mehr Kunstwerken, haben mir natürlich jetzt nicht alle gefallen. Ja, aber das ist ja gerade das Gute. Das ist ja, zeigt ja auch so diese Vielfalt und das zeigt auch, dass wir, ich fand es richtig gut. Ich fand, es war wirklich eine Party für die zeitgenössische Kunst da. Und das, ich wünsche mir eigentlich, dass es sowas dann ab und zu mal öfter gibt. Also ich könnte mir, also das ist so mein Wunsch natürlich, es ist cool für die Clubszene, wenn sie wieder aufmachen kann, wenn sie Clubs machen kann. Aber wenn es so in der Art einfach nochmal solche Orte gibt, wo sich Kunst so entfalten kann und auch glaube ich, dass es das nicht schafft bei einem Ort, der nicht diese Vibes hat. Also ja. Das spürt man einfach, wenn man da ist. Das ist ein Ort, der hat super krasse Geschichte. Da spielten sich super krasse Geschichten ab und das spürt man auch in der Kunst. Also ich bin da vielleicht so ein bisschen esoterisch jetzt, weiß ich nicht, ob das zu abgefahren ist. Aber Marta da so ihre Wünschelrute. Nein, so. Aber ich finde, da man spürt einfach diese Spannung in der Luft vom Elektrizitätswerk, ja. Und was da sonst noch alles in den Umspannwerken, in den Umspannkojen da passiert. Umspannkojen. Und ich fand es ein Riesenerlebnis und vielen Dank für diese großartige Show. Ich bedanke mich bei der Welt. Ich schließe mich da an. Da muss man dabei gewesen sein. Ja, das muss man erlebt haben. Aber was ich mir noch gerade gedacht habe, und das schließt auch an das an, was Martha gerade meinte, es ist tatsächlich diese Spannung aus spannendem Gebäude, spannende Kunst in der Verbindung, aber eben dann auch dieses Entdeckende, also was wir hatten mit diesem, man läuft rum und weiß gar nicht, wo hört die Kunst, wo fängt die Kunst an, wo hört das Gebäude auf. Gleichzeitig wahrscheinlich, also für uns klassische Museumsmenschen ist das so ein bisschen, man muss rausgehen aus dem Museum, neue Orte erobern, Dinge machen, das muss ja nicht nur Kunst sein, man kann ja auch sonst was da ausstellen. Gleichzeitig für so Leute wie die Familie Boros ist das halt so tägliches Geschäft. Ich meine, die stellen halt sonst auch im Bunker aus, dann kann ich auch da ausstellen. Aber irgendwie diese neuen Orte dazu bespielen, finde ich halt irgendwie super cool und das hat einfach irgendwie Spaß gemacht, da durchzulaufen. Man sieht das irgendwie, jetzt bauen sie das Museum der Moderne da irgendwie noch ans Kulturforum Und dann guckt man sich jetzt das an, denkt sich, ja, wo rennen sie den Leuten die Bude ein, wenn sie irgendwie moderne Kunst zeigen? Mhm. Ja, halt irgendwo im Club. Mhm. Und dann gucke ich mir doch lieber irgendwie sowas wie, also was vielleicht passend ist, die Tate Modern an in London. Das ist ja auch so ein altes Elektrizitätswerk, direkt an der Themse gelegen. Natürlich irgendwie umgebaut und schick gemacht und besuchertauglich, aber auch da hast du halt irgendwie diese riesen Turbine Hall, wie die heißt, da in der Mitte, wo auch Eliasson dieses Sun Project oder Weather Project gemacht hat. So, das funktioniert halt einfach. Das ist viel cooler, gerade in so einer Stadt wie Berlin, diese alten Orte so umzunutzen, anstatt irgendwelche neuen geleckten Gebäude hinzusetzen. That's true. Ja, yeah. Finde ich auch. Cool. Sehr schön. Geht da hin und wenn ihr reinkommt, ja. Genau. Eine schöne Grüße vom Museum. Genau. Wir können auch mal, der Museum Bug setzt sich auf die Gäste. Ja. Yeah. Yeah. Wir können da auch mal, wenn Corona nicht mehr ist, können da auch mal zum Konzert hingehen, ne? Da geht man dann nämlich einfach mit seinem Ticket hin und dann kommt man auch rein. Oh, das musst du mal machen mit mir. Aber gibt's da nur Techno? Nein. Okay. Nein, die haben auch ganz unterschiedliche Konzerte. Das ist nämlich mein Problem in Berlin. Nur in ja. Es gibt ja quasi nur Techno in Berlin. Ne? Es ist ja, ist ja furchtbar. Die Jugend hat nichts anderes mehr. Sogar Reggae ist mit Techno unter Beats. Unter So, womit wir jetzt schon zum dritten, Quatsch, zum vierten, ich weiß nicht. Zum letzten Punkt. Der Abgesang des Museumbugs. Und dieser Folge gekommen sind, nämlich zu der schönen Erzählung von Matthias. Erzählt? Ja. Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Käfer, Statthalter, Jude, aber. Nein, muss ja bald Weihnachten auch, das passt ja. Naja, gut, wie dem auch sei, ihr könnt uns alles sagen, wie es für euch war, vielleicht im Berghain, vielleicht waren ja ein Teil von euch auch da. Ihr könnt uns aber auch sagen, was ihr zu unserem Bug-Report über das Neandertal-Museum zu sagen hat. Da wüssten wir nämlich sehr, sehr gerne, ob euch das gefallen hat, das andere Format, ob das irgendwie doof ist, weil das so kurz ist oder ob das umso besser ist, weil es so kurz ist. Und das könnt ihr machen auf museumbug.net oder ihr schreibt uns auch bei Twitter, da heißen wir museumbugcast, da findet ihr uns. Und wie immer an dieser Stelle, der einfachste Weg, uns zu unterstützen, und da müsst ihr gar nicht viel machen, ist uns einfach eine gute Bewertung bei iTunes zu geben und uns zu abonnieren. Einfach zwei Sätzchen schreiben, Museumbug ist der beste Podcast der Welt und Martha und Jörg und Matthias sehen bestimmt schön aus, aber ich bin froh, dass ich sie nicht sehen muss. Das könnt ihr da schreiben, genau. Das ist der einfachste Weg. Ja, jetzt sitzen wir hier noch, ich wollte noch, weil wir ja gerade Werbung machen, jetzt sind wir ja auch nochmal, endlich nochmal in unserem alten schönen Tonstudio im Kombrink, ne? Im weiträumigen, mit viel Abstand versehenen Kombrink. Kombrink. Genau, und da sind wir wieder und da müssten wir vielleicht auch nochmal Werbung zu machen. Ne? Also falls ihr mal irgendwie schön Hunger habt und mittags durch Kreuzberg lauft und nicht wisst, wo noch ein, noch aus, dann geht doch mal zum Alfred-Döblin-Platz, Dresdner Straße 27, da ist nämlich das Kombrink, da kann man wunderbar essen und die freuen sich auch hier, dass ihr sie ein bisschen unterstützt in der ganzen Corona-Misere, ne, Leute? Genau. Ja, gut. Jetzt sind wir am Ende unseres 20. Oh, da müssen wir noch mal anstößen. Oh ja, ich habe mich. Ja, mein Getränk ist immer noch offen. Ich trinke noch den letzten Schluck. 20. Museum Bug mit Jörg und Matthias und Martha. Ja, danke schön und bis bald. Macht's gut, Leute. Tschüss.